Und Vater, in dem Namen Jesus schält ich jeden Geist von Krankheit hier in diesem Raum und auch über Livestream. Und ich sage in dem Namen Jesu Christi, jede Macht von Krankheit muss sich beugen. Sie muss ihre Knie beugen unter den Namen Jesus, unter die Autorität von Jesus, unter die Autorität des Blutes des Lammes. Jede Macht, jede Kraft, jede körperliche Dysfunktion, jeder Schmerz, jede Krankheit. Jesus, durch deine Wunden sind wir geheilt. Und wir gehen da hinein in diesen Raum der göttlichen Gesundheit heute Morgen, Herr. Wir gehen hinein in diesen Raum im Geist, in dem Krankheit sich nicht mehr halten kann. Oh, geh einfach mal jetzt ganz bewusst hinein in diesen Raum, in dem Krankheit sich nicht mehr halten kann. Es ist der Raum seiner Herrlichkeit. Es ist der Raum seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart kann Krankheit sich nicht halten. In seiner Gegenwart können Schmerzen sich nicht halten. In deiner Gegenwart können sich diese Probleme nicht halten. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh. Namen. Oh, oh, oh. Sehr ein Gehirntumor, der sich auflöst in dem Namen Jesus. Halleluja, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Hier vor Ort oder über Livestream in Jesu Namen. Empfang deine Heilung gerade jetzt. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deine heilende Kraft. Ich sehe ein Loch im Trommelfell in Jesu Namen, das sich schließt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du hast nicht richtig gehört aufgrund eines Lochs im Trommelfell. Und gerade jetzt kommt der Heilige Geist auf dich und er schließt dieses Trommelfell in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Come on, lass uns ihn einbeten im Geist und in der Wahrheit. Du leidest unter Rot-Grün-Schwäche, Rot-Grün-Blindheit. Halleluja, Halleluja. Oh, ich spüre, ich soll dir die Hand auflegen, wenn du hier im Raum bist. Du solltest hier im Raum sein, glaube ich. Rot-Grün-Schwäche, komm hier nach vorne. Halleluja, ich möchte dir die Hand auflegen. Come on, das ist dein Moment. Setz einfach deine Brille ab in Jesu Namen. Come on. Halleluja, empfang es in Jesu Namen jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bei dir auch. Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, jede Rot-Grün-Schwäche geht jetzt in Jesu Namen. Oh, Halleluja, danke Jesus. Ich sehe andere Augenkrankheiten hier im Raum. Probleme mit der Makula, Probleme mit der Netzhaut, Linsentrübung, grauer Star, grüner Star. Ich spreche wirklich von Augenkrankheiten. In Jesu Namen, wer ist alles hier im Raum? Du hast eine solche Augenkrankheit, das ist etwas mit deinen Augen nicht in Ordnung, Hornhautverkrümmung oder was auch immer. Ich spreche jetzt nicht nur von Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit, sondern wirklich von Augenkrankheit. Halleluja. Wenn du eine Brille auf hast, nimm einfach mal deine Brille ab und leg einfach mal die Hand auf deine Augen. Leg einfach mal die Hand auf deine Augen, da wo du bist. Halleluja. Leg einfach die Hand auf deine Augen. Vater, in dem Namen Jesus danken wir dir, Herr, für deine heilende Kraft. Danke, Herr, für deine Engel, die hier sind heute Morgen, Herr. Und in dem Namen Jesus, Herr, setze ich jetzt deinen heiligen Wind frei, Herr, über diesen Augen, Herr. Und ich setze frei in dem Namen Jesus, Herr, dass diese Schleier verschwinden, Herr. Dass diese Punkte verschwinden, Herr. Dass diese Löcher verschwinden, Herr. Herr, dass diese Verschiebungen verschwinden, diese Doppelsichtigkeit verschwindet, Herr, in Jesu Namen, Herr. Diese Einschränkung des Sichtfeldes verschwindet, in Jesu Namen, Herr. Halleluja, Halleluja, da ist der Wind des Geistes. Oh, die Engel arbeiten. Oh, lass die Hand auf den Augen, die Engel arbeiten, die Engel arbeiten. In Jesu Namen. Halleluja. Gottes. Danke für die Engel Gottes. Halleluja. Okay. Halleluja. Halleluja. Zähle ich bis drei. Wenn ich bis drei gezählt habe, dann nimmst du die Hand weg von den Augen und schaust einfach ins Licht. Schaust irgendwo, wo es einigermaßen hell ist, sodass du es testen kannst. Und hältst Ausschau in Jesu Namen. Und ich sage in Jesu Namen, Punkte, Schleier, Fehlsichtigkeit, Sehschwäche in Jesu Namen. Weicht von deinen Augen. Jetzt sei geheilt durch die Wunden Jesu. Jetzt. 1, 2, 3, nimm die Hand weg und schau einfach ins Licht oder schau einfach herum. Schau einfach, was sich verändert hat. Halleluja. Wenn du merkst, dass sich was verändert hat mit deinen Augen, dann wink einfach mit der Hand da, wo du bist, sodass ich sehen kann. Wink einfach mit der Hand da, wo du bist. Wenn du merkst, dass sich was verändert hat in deinen Augen, wink einfach mit der Hand. Wenn irgendwas klarer wird oder die Punkte, test es einfach. Schau wirklich ins Licht, schau hinein. Da drüben hat sich schon was verändert. Halleluja. Halt einfach Ausschau. Danke, Jesus. Und dann wink mit der Hand, wenn du merkst, dass sich was bei dir verändert hat. Ich möchte einfach die Hände sehen. Da hinten meldet sich jemand. Okay, ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, ja, bei dir hat sich auch was verändert. Super. Halleluja. Danke, Jesus. Noch jemand? Streck einfach deine Hand aus. Wink mir einfach zu, wenn sich bei dir was verändert. Da hinten auch. Halleluja. Es passiert immer mehr. Halt einfach Ausschau. Halt einfach Ausschau. Halt einfach Ausschau. Halleluja. Halt einfach Ausschau. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du merkst, dass es ein bisschen besser geworden ist, dann leg einfach die Hand nochmal drauf. Und wir sagen im Namen Jesu Christi, Halleluja. Jetzt setzen wir frei, Herr. Du bist der Jesus, der die blinden Augen öffnet, Herr. Halleluja, Herr. Du bist derjenige, Herr, der die Gebundenen befreit, Herr. Und wir sagen, Herr, keine Einschränkung mehr. Keine Einschränkung mehr in Jesu Namen. Jetzt halt Ausschau. Halt Ausschau nochmal. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jetzt wink nochmal mit der Hand. Alle die merken, dass sich bei dir was verändert hat, einfach wink nochmal alle mit der Hand. 1, 2, bei wem noch? Wink einfach mit der Hand. Wink einfach mit der Hand, wenn du merkst. Bei dir auch. 3, Halleluja. Bei dir auch. 4, danke Jesus. Bei wem noch? Wink einfach mit. Bei dir auch. 5, Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was er tut. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke, Jesus. Ich hatte ein spezifisches Wort für jemanden und du heißt Adriana oder Adriane oder Adrienne oder so in diese Richtung. Und da ist so, dass der Arzt festgestellt hat, dass dann auf einem Auge bei dir nur noch 10% Sehfähigkeit sind. Und Gott möchte dich heilen und Gott heilt dich in Jesu Namen. Wenn du live hier vor Ort bist, kannst du nach vorne kommen. Ansonsten kann auch sein, dass wir jemand über Livestream ist. Auf jeden Fall hatte ich das, dass Gott heute jemand heilt mit dieser Art von Namen. Und nur 10% Sehfähigkeit. Wenn jemand da ist, komm einfach nach vorne, wenn dich das betrifft. Ansonsten bete ich über Livestream. Halleluja. Ist jemand da hier vor Ort, der so heißt? Okay, gut. Dann sage ich jetzt in dem Namen Jesus Adriana oder Adrienne oder wie auch immer du heißt, da wo diese Diagnose war, in Jesu Christi Namen, ich setze jetzt über deinem Auge vollständige Heilung und Wiederherstellung frei durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Nicht mehr länger 10%, sondern wir sagen 100% Sehfähigkeit in deinen Augen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich möchte, dass du mir eine E-Mail schreibst an wunder@glorylife.de. Schon, wenn du über Livestream zuschaust und jetzt schon während des Gottesdienstes, schreib mir einfach die E-Mail, ich kann das sehen. Halleluja, gib mir einfach Rückmeldung, weil Gott berührt dich, Gott heilt dich, Gott setzt dich frei. Halleluja, durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Sag mal, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr. Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Ah, ah. Oh, bet ihn einfach weiter an, bet ihn weiter an. Wo ist seine Stimme? Oh, hörst seine Stimme. Halleluja. Gib es weiter, was du hast. Dass Menschen da sind und du hast einfach noch Schmerzen, also innere Schmerzen aufgrund einer früheren Beziehung, in der du warst. Und hast einfach noch einen Schmerz in deinem Herz und Gott möchte dich heute Morgen wirklich heilen. Und er möchte dich freisetzen von diesem Schmerz, er möchte dich freisetzen von jedem Trauma einer früheren Beziehung. Und Halleluja. Komm gerade nach vorne, Gott möchte dich wirklich heilen, freisetzen, wirklich für immer freisetzen. Von diesem Schmerz. Halleluja. Oh, streckt eure Hände aus. Er macht dein Herz heil. Er macht dein Herz wieder heil. Heilende Kraft. Und frei. Oh, danke, Herr, für Freiheit. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine heilende, freisetzende Kraft jetzt in Jesu Namen. Oh, und der Herr sagt, lass los. Lass los, lass los. Gib's mir. Und meine heilende Kraft wird fließen. Gib's mir. Und meine heilende Kraft wird fließen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Halleluja, Halleluja, da ist Freiheit. Bet ihn einfach an, bet einfach Jesus an, seine Gegenwart ist hier, seine Liebe ist hier. Oh, seine befreiende Kraft ist hier. Oh, lass einfach los. Oh, Jesus. Deine Gegenwart ist so stark im Raum. Ja, einige werden auch im Raum berührt. Du hattest vielleicht nicht diesen Punkt in deinem Leben, aber da ist Befreiung auch für deine Seele. Da ist Befreiung für deine Seele. In Jesu Namen. Danke, Herr, dass du jetzt einfach in ihre Seele hineingreifst und einfach das hinausnimmst, Herr, herausholst, Herr, was da nicht hineingehört, in dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hol es heraus. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus, Herr. Du sagst in deinem Wort, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, Herr, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Danke, Jesus. Wie trifft es jetzt auch? Halleluja. Danke, Jesus. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit, Herr. Das sage ich jetzt in dem Namen Jesus. Freiheit kommt in deine Seele jetzt. In Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Und ich sehe wirklich dieses Skalpell der Liebe Gottes, das wirklich durchschneidet in deine Seele und das rausschneidet, was da nicht hineingehört. In Jesu Namen sei frei und sei los. In Jesu Namen. Heilung fließt. Sing es einfach mal. Sing es, wenn du hier im Raum bist. Sing es einfach. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft. Danke, Heiliger Geist. Oh, Befreiung, Befreiung, Befreiung, Befreiung in Jesu Namen. Alle diese Bilder, alle diese Filme, sie kommen jetzt raus aus deiner Seele in Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, frei und los. Oh, frei und los. In Jesu Namen, frei und los. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Gott sagt endgültiger Schlussstrich in Jesu Namen. Schlussstrich in Jesu Namen. Ein Cut, ich sehe wie so ein Cut im Geist. Ein Cut in Jesu Namen. Halleluja. Oh. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Freu dich und jubel. Denn Gott hat dir ein neues Leben gegeben. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Come on, let's praise the Lord. Yes, danke. Lord! Halleluja! Halleluja! Danke, Jesus! Jetzt dürft ihr mal Platz nehmen, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was. Halleluja! Let's go! Halleluja! Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wow, herzlich willkommen auch alle, die über Livestream zuschauen heute Morgen. Halleluja. Ich weiß, das Land ist weiß, schneebedeckt. Halleluja, sind Wald und Flur. Preis den Herrn. Halleluja, aber du bist heute Morgen genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, auch wenn du hier live vor Ort bist, das ist, du hast das Vorrecht, Halleluja, du hast es geschafft, preis den Herrn, Halleluja. Ich lese heute Morgen einen Text zum Anfang, ein bisschen längerer Text, Epheser 2, Vers 1 bis 9, und zwar lese ich das in einer, ich sag mal so, in einer Mischung aus der Elberfelder Übersetzung und der Neues Leben Übersetzung. Weil an manchen Stellen ist die Neues Leben besser und an manchen Stellen ist die Elberfelder besser. Wir haben den Text auch zum Einblenden, ihr könnt es einblenden, weil das ist heute unsere Grundlage. Da heißt es in Epheser 2, Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr gelebt habt, wie der Rest der Welt. Beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert und der in denen, die Gott ungehorsam sind, wirkt. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und standen unter Gottes Zorn wie alle anderen Menschen auch. Gott aber, sag mal Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in unseren Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er für alle Zeiten den überragenden Reichtum seiner Gnade an uns sichtbar machen könnte in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich etwas darauf einbilden kann. Halleluja. Amen. Sag mal, danke, Vater, für dein Wort. Und dieses Wort, allein in diesem Bibeltext kommt dreimal das Wort Gnade vor. Also sag mal, Gnade. Und sag nochmal Gnade. Und noch ein drittes Mal Gnade. Weil dieses Wort kommt hier dreimal vor. Und das ist offensichtlich das Schlüsselwort hier in diesem Text, das Wort Gnade. Griechisch heißt es Charis, nicht zu verwechseln mit Charisma, ja, das kommt daher, aber Charis ist die Gnade. Und Charis heißt so viel wie unverdiente Gunst. Ja, unverdiente Gunst, oder man könnte auch sagen, unverdienter Gunsterweis, unverdiente Segnung, ja, das ist Gnade. Es ist unverdiente Gunst, unverdiente Segnung. Und die Bibel, das Wort Gottes, offenbart uns Gott als einen Gott der Gnade. Und zwar beginnt es schon im zweiten Buch Mose, gerade da, als Gott gleichzeitig das Gesetz offenbart, offenbart er sich auch bereits als gnädigen Gott. Er offenbart sich Mose als gnädigen Gott. 2. Mose 20, kannst du es nachlesen, wo er sagt, ich bin gnädig. Ja, da offenbart er sich als der Gnädige, also der Gnade erweisende, der unverdiente Gunst erweisende Gott. Und in Johannes 1, Vers 17 heißt es dann, im Neuen Testament, also es beginnt bereits im Alten Testament die Offenbarung der Gnade, habe ich gesagt. Aber dann sehen wir in Johannes 1, Vers 17, sehen wir dann Folgendes, da heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Amen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus Christus hat die ultimative Offenbarung der Gnade Gottes gebracht. Er hat den Vater ein für alle Mal als den Gott der Gnade geoffenbart. Amen. Und deswegen heißt auch, wird auch das Evangelium, also die gute Nachricht vom Kommen von Jesus und vom Erlösungswerk von Jesus, in der Apostelgeschichte zum Beispiel öfters das Wort seiner Gnade genannt. Es ist öfters davon die Rede, dass sie das Wort seiner Gnade verkündigten. Ja? Okay? Und da ist das Evangelium gemeint. Oder in Apostelgeschichte 20, 24 spricht Paulus sogar genau so davon, indem er sagt, er hat den Dienst, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Sag mal, das Evangelium der Gnade Gottes. Halleluja. Das heißt, das Evangelium ist also die gute Nachricht von der Gnade Gottes, die offenbart ist und die zur Verfügung steht. Okay? Also ist Gnade ein Schlüssel für unser Leben als Christen. Amen? Es ist also wichtig, dass wir Gnade verstehen. Dass wir Gnade richtig verstehen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist wichtig, dass du Gnade richtig verstehst. Und deshalb schauen wir uns heute Morgen mal genauer an, was Gnade bedeutet. Wie Gnade richtig zu verstehen ist. Ich habe gerade gesagt, die Definition von Gnade ist unverdiente Gunst. Ja, unverdiente Gunst. Das heißt, Gnade kann nur als Gnade erkannt werden und auch empfangen werden, wenn sie tatsächlich als unverdient erkannt wird. Kannst du das sehen? Wenn Gnade unverdiente Gunst ist, kann Gnade nur empfangen werden, wenn du erkennst, dass sie unverdient ist. Und deshalb tut Paulus auch in dem Text, den wir heute hier haben, tut Paulus alles, um den Ephesern deutlich zu machen, dass die Gnade tatsächlich unverdient ist, die sie empfangen haben. Amen. Er sagt nämlich, wenn wir in Vers 1 schauen, sagt er, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen. Das heißt, er sagt nicht nur, ihr wart ein bisschen neben der Spur oder so und Gott hat euch wieder zurechtgerückt durch seine Gnade oder ihr hattet ein paar Probleme und Gott hat euch ein paar Probleme gelöst in seiner Gnade. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt, ihr wart tot, tot für Gott, ihr wart tot für ihn, die Beziehung zwischen euch und Gott war komplett tot, sie war gekappt, sie war getrennt und in Klammer, das sagt er jetzt hier nicht, aber an anderer Stelle, es ist von Geburt an so bei jedem Menschen, denn von Natur aus, sagt Paulus, Römer 3, Vers 23, kannst du es nachlesen, alle haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist der Sündenfall. Keiner ist von Geburt an in der Gnade Gottes, sondern alle waren tot. Du warst tot, ich war tot, jeder von uns war tot. Also sagt seinem Nachbarn, du warst auch tot. Tot heißt ohne lebendige Beziehung zu Gott. Ohne lebendige Beziehung zu Gott. Weißt du, Jesus hat in Johannes 16, 9 hat er gesagt, die Ursünde sozusagen, die ursprüngliche Sünde, aus der alle anderen Sünden hervorkommen, ist die Sünde des Unglaubens. Ist die Sünde, dass wir ihm nicht vertrauen. Ist die Sünde, dass wir Gott nicht vertrauen. Ist die Sünde, die Wurzel der Sünde ist das Misstrauen Gott gegenüber und damit sind wir getrennt von ihm, weil wir ihm nicht vertraut haben. Paulus sagt, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Weißt du, und vielleicht sagt der eine oder andere von euch, ja, ich habe ja schon manche gute Sachen gemacht in meinem Leben. Aber weißt du, der Punkt ist der, wenn es ohne Glauben passiert ist, wenn es ohne diese Beziehung zu Jesus, nicht aus dieser Beziehung des Glaubens zu Jesus heraus passiert ist, dann sagt Paulus, na, ist Sünde. Heftig, hä? Amen. Du kannst Tausende von weißen Kindern gespeist haben und Millionen von Witwen gesegnet haben und Flüchtlinge beherbergt haben und so weiter und trotzdem vollkommen tot für Gott sein, weil ohne Glauben bist du tot für Gott. Die Sünde sagt Jesus, dass sie nicht an mich glauben. Amen. Halleluja. Wer von euch kann sagen, dass er in seinem Leben diese Sünde nicht begangen hat? Okay, ich habe nachher noch ein kleines Gespräch mit dir. Wir treffen uns dann oben bei mir im Büro. Halleluja. Der Punkt ist, aus dieser Ursünde heraus ergeben sich alle anderen Sünden. Er sagt, wir waren tot in den Vergehungen und Sünden, in denen ihr gelebt habt wie der Rest der Welt. Das heißt, er spricht zunächst mal, er erinnert die Epheser daran, hey, ihr wart nicht nur in der Sünde des Unglaubens, sondern ihr habt einfach auch gelebt wie der Rest der Welt. Ich meine, wie will ein Mensch anders leben als der Rest der Welt, wenn er Gott nicht kennt? Dann lebst du wie der Rest der Welt und dann sagst du, ja, der Rest der Welt macht es auch so und das ist doch dann auch ganz in Ordnung und das finden doch die anderen auch okay. Also was ist so schlecht daran? Aber weißt du, der Punkt ist der, Gottes Maßstab ist nicht der Maßstab vom Rest der Welt, sondern Gottes Maßstab ist seine Heiligkeit. Amen. Gottes Maßstäbe sind nicht die Maßstäbe von irgendwelchen Humanisten, die sagen, okay, gut ist, was dir Spaß macht und was keinem anderen schadet. Das ist Humanismus. Sag, gut ist alles, was dir Spaß macht und was keinem anderen schadet. Das ist der Maßstab vom Rest der Welt in der heutigen Zeit. Ja? Gut ist alles, was dir Spaß macht, ja, wenn es dir gut tut. Die Psychologen sagen zu den Leuten, jemand fragt zum Beispiel, ist das okay, wenn ich das mache? Und er sagt, ja, wenn es ihnen gut tut. Weißt du, die Frage ist aber nicht so sehr, ob es dir vordergründig, also auch, das heißt ja auch unter Umständen nur kurzfristig, dass es dir irgendwie gut tut, dass es sich irgendwie gut anfühlt, sondern der Maßstab ist eben Gottes Maßstab. Wenn es um die Frage geht, Sünde, Tod für Gott, dann geht es um Gottes Maßstab. Und die Bibel offenbart uns ziemlich klar Gottes Maßstab. Wenn du zum Beispiel liest in Galater 5, Vers 19, da sagt Paulus, erzählt Paulus einige Dinge auf und sagt, hey, jeder, der diese Dinge tut, ich sag's euch im Voraus, sagt er so, also er warnt die Galater sozusagen vorher, sagt er, ich sag's dir schon mal im Voraus, ja, wenn du diese Dinge tust, sagt er, dann wirst du das Recht Gottes nicht erben. Das ist schon eine klare Ansage. Und dann zählt er so Dinge auf wie zum Beispiel, er fängt gleich an mit Unzucht. Ja? Unzucht, und Unzucht ist einfach ganz einfach definiert, kann man ganz leicht definieren von der Bibel her. Unzucht ist einfach jede Form von sexueller Betätigung außer dem dafür von der Schöpfungsordnung her vorgesehenen Ehebund. Tja, da ist der Rest der Welt teilweise anders unterwegs. Amen. Aber Gott sagt, ihr wart tot in den Vergehungen und ihr habt gelebt wie der Rest der Welt. Ihr habt gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert und der in denen, die Gott ungehorsam sind, wirkt. Aber ihr habt Gnade empfangen, sagt er, unverdient. Was heißt, dass ihr unverdient Gnade empfangen habt? Heißt es jetzt, weißt du, und das ist der große Irrtum, den manchmal viele Christen machen. Sie sagen, ja, wir haben unverdient Gnade empfangen, heißt dann, okay, ich habe gelebt wie der Rest der Welt. Ich habe zum Beispiel gelebt in Unzucht oder nimm das zweite, in Unreinheit. Ja, was ist Unreinheit? Jede Form von sexueller Unreinheit. Ich glaube, Pornografie gucken gehört ganz sicher dazu, zum Beispiel. Ja, Statistiken sagen, dass in der Welt 80% der jungen Männer pornografiesüchtig sind. Ja. Das ist der Rest der Welt, verstehst du? Aber es ist Unreinheit. Und Gnade heißt nicht, dass Gott sagt, hey, jetzt kommt meine Gnade und jetzt tätschle ich dir ein bisschen über die Schulter und sag, hey, ich bin gnädig, ist schon alles okay, mach weiter so. Amen? Das ist nicht Gnade, sondern das ist, man würde es theologisch sagen, billige Gnade. Das ist die auf die Schulter Tätschelgnade. Und ich sag dir, die Kirche Jesu Christi in Deutschland ist momentan in großer Gefahr, genau diese Tätschelgnade zu predigen, anstatt die wirkliche Gnade Gottes. Weil die wirkliche Gnade Gottes, was ist die wirkliche Gnade Gottes? Die wirkliche Gnade Gottes ist wirksame Gnade. Das heißt, es ist Gnade, es ist ein Gunsterweis, in dem die Kraft liegt, dich zu verändern. Es ist wirksame Gnade, weißt du, es ist unwirksame Gnade, wenn ich einfach sage, ach, Astrid, okay, pass auf, Gelage, naja, ab und zu mal ist in Ordnung. Ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so der Astrid ihr Ding, aber. Also ab und zu, na, solange du nicht abhängig wirst, so ab und zu mal, ist schon in Ordnung. Also das ist nicht wirksam, dann säuft sie weiter. Sie ist vor allem gut im Geist zu saufen. Halleluja. Aber weißt du, das Wort Gottes sagt, er zählt weiter auf, er sagt Unzucht, Unreinheit, dann sagt er Ausschweifung. Was ist Ausschweifung? Alles Exzessive, exzessives Alkohol trinken, exzessiver Sex, exzessive, keine Ahnung was. Alles, was exzessiv ist. Ja, einmal ist keinmal. Gnade. Gib mir doch Gnade. Ich will noch ein bisschen saufen. Nein, das ist nicht Gnade. Das ist absolut keine Gnade. Gott gibt dir Gnade oder Gott gibt dir durch seine Gnade die Kraft, diese Dinge zu überwinden. Amen. Weil sie trennen dich. Paulus sagt, ich sag's euch im Voraus, das trennt euch vom Reich Gottes. Ausschweifung trennt euch, Götzendienst trennt euch. Ja, ich hab keinen Buddha angebetet, ich hab keinen Zeus, keine Astarte, kein was weiß ich zu Hause bei mir am Fenstersims stehen. Ich bin kein Götzendiener. Ja, was ist Götzendienst? Götzendienst ist, wenn irgendetwas in deinem Leben den Platz Gottes einnimmt. Weißt du, das kann ein Mensch sein. Also Gott hat nichts dagegen, dass du Menschen liebst. Aber wenn sie dein Götze sind, das heißt, dass du sozusagen alles dem unterordnest, diesen Menschen zu gefallen oder diesen Menschen zu halten oder diesen Menschen einfach zufrieden zu stellen, dann ist es Götzendienst. Amen. Es trennt dich vom Reich Gottes. Götzendienst kann auch sein, dein Auto kann dein Götze sein. Weißt du, Gott gibt dir ein schönes Auto, aber es kann auch dein Götze sein, weißt du? Wenn du jeden Samstag schaust in dein Auto und denkst, oh, da ist wieder ein bisschen Schmutz, oh, und ein kleiner Steinschlag, nein, oh, das geht gar nicht. Verstehst du? Dann ist dein Götze. Dein Auto kann dein Götze sein. Dein Haus kann dein Götze sein. Dein Geld kann dein Götze sein. Dein Urlaub kann dein Götze sein. Alles kann dein Götze sein. All diese Dinge, weißt du, können alle dein Götze sein. Dein Job kann dein Götze sein. Dein Hobby kann dein Götze sein. Alles in dieser Welt kann dein Götze sein. Dein Sport kann dein Götze sein. Was auch immer, alles, was die Stelle Gottes annimmt, was dir wichtiger ist als die Dinge Gottes in deinem Leben, ist ein Götze. Und Paulus sagt ganz klar, ich sag's dir im Voraus, das trennt dich vom Reich Gottes. In dem Maße, wie Götzendienst in deinem Leben ist, wird Gott in deinem Leben nicht wirken können. Amen. Er teilt seinen Platz nicht mit deinem Auto. Als Beispiel. Halleluja. Oder mit deinem Haus oder mit was auch immer. Er teilt seinen Platz mit niemandem. Halleluja. Oder gehen wir weiter. Was haben wir noch für schöne Sachen? Zauberei. Sagst du, ja, ich bin kein Zauberer. Weißt du, was ist Zauberei? Zauberei ist jede Form von geistlicher Manipulation von Menschen oder Dingen. Ja, das kann sein, das kann Voodoo sein. Das ist das offensichtliche Zauberei. Da wird manipuliert geistlicher Menschen. Das ist das offensichtliche Zauberei. Aber ich sag dir, Zauberei ist genauso, wenn du bewusst Intrigen spinnst, um einen anderen Menschen in ein schlechtes Licht zu rücken, um einen anderen Menschen zu Fall zu bringen, um einen anderen Menschen zu mobben. Das ist nichts anderes als Zauberei. Wenn du gezielt Dinge streust, hier was streust, da was streust, damit ein Bild entsteht und damit dein Chef zum Beispiel dann sieht, dass der andere einfach ein Schlechter ist und du ein Guter und so weiter. Das ist auch schon Zauberei. Sagst du, oh, das macht doch alle. Ja, er hat ja auch gesagt, ihr wart tot wie der Rest der Welt. Willst du tot sein wie der Rest der Welt? Nein, ich bin lieber lebendig. Halleluja. Wer von euch ist lieber lebendig? Also, nichts mit Zauberei. Feindschaften. Ja, was sind Feindschaften? Feindschaften sind all die Dinge, weißt du, muss es so sein, jedes Reden und jedes Verhalten, das Zerstörung oder Zerstörung von Beziehungen führt. Wer von euch ist da noch nie schuldig geworden? In irgendeiner Form, weißt du? Alles, was Zerstörung oder zur Zerstörung von Beziehung führt, ist Feindschaften. Feindschaften oder Streit. Ja? Streit, das ist das Nächste, was er aufzieht, zählt. Streit ist einfach Festhalten an Ärger. Das ist die Wurzel. Ja? Du ärgerst dich über was, also streitest du, weil du hältst fest an deinem Ärger. Du willst es nicht loslassen, also bewirkst du Streit. Wer von euch ist schon mal schuldig geworden? Einmal nur. Okay. Weiß den Herrn. Ja, Recht haben wollen, dominieren wollen. All das bewirkt Streit, egoistisches Bestehen auf dem eigenen Willen und so weiter. Eifersucht. Aha. Woher kommt denn Eifersucht? Eifersucht kommt vom Besitzen wollen. Hinter Eifersucht steckt oft Götzendienst. Ja, besitzen wollen, nur für mich haben wollen, festhalten wollen. Aha. Ja, aber ich habe doch alles Recht dazu, eifersüchtig zu sein. Nein, wenn du irgendwo merkst, dass Eifersucht aufkommt, dann ist es ein Zeichen für dich, dass etwas loszulassen ist. Amen. Das heißt nicht, dass wenn jetzt dein Partner, was weiß ich, jemand anders schöne Augen macht, dann heißt nicht, dass du nicht mit ihm drüber redest und sagst, hey, sag mal, was war denn das da? Verstehst du? Das meine ich nicht. Aber wenn du auf die Dauer einen Geist der Eifersucht in deiner Seele kultivierst, dann wird es dich zerstören und dann wird es am Ende auch deine Beziehung zerstören. Amen. Also, jetzt wird es ganz still. Oshakarabasika Baba. Ach, kommen wir doch gleich zum nächsten. Zorn. Zorn. Was heißt Zorn? Zorn heißt einfach nicht kontrollierter, nicht bearbeiteter Ärger. Amen. Ja, Paulus sagt an einer Stelle, zürnet, aber sündigt dabei nicht. Das heißt so viel wie, okay, dass mal ein Ärger hochkommt in deiner Seele, das ist noch nicht die Sünde, das ist normal. Aber wichtig ist, dass du es bearbeitest, dass du es loslässt, weil sonst kommt es zu den Zornausbrüchen und das sind die Werke des Fleisches. Sonst kommt es zum offensichtlichen Zorn, ja, und das sind die Werke des Fleisches. Wer ist schon mal schuldig geworden? Oh, Halleluja, wir bekennen Herr. Amen. Gehen wir weiter. Selbstzüchteleien, heute ist ein wunderbarer Tag. Halleluja. Preis den Herrn. Selbstzüchteleien, wow. Ich-Bezogenheit, ja. Zwistigkeiten. Was sind Zwistigkeiten? Warum nennt er das nochmal extra? Ich glaube, Zwistigkeiten ist sowas, wo du irgendwo eine Situation hattest, du hast dich vielleicht mit jemand gestritten oder da war irgendein Ärger oder ein Anstoß oder irgendetwas, was zwischen euch war und du lässt es nicht los. Das heißt, du hältst es immer aufrecht. Ja? Und dann bleibt immer was zwischen euch stehen. Und irgendwann mal weißt du vielleicht gar nicht mehr genau, warum du ein Problem mit der Person hast, dass da immer noch so eine Zwistigkeit ist, aber da ist etwas, was du nicht losgelassen hast. Amen. Das ist manchmal dann in Familien über Generationen. Du weißt schon gar nicht mehr, was weiß ich, die eine Seite ist verstritten mit der anderen Seite. Das ist schon seit Generationen so. Du weißt gar nicht mehr so genau, warum. Ja, weil vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, vor 3 Generationen der Cousin von der Seite, dem Cousin von der anderen Seite, weiß es ich, gegen das Schienbein getreten ist oder eine Kuh geklaut hat oder sonst irgendwas. Verstehst du? Und dann ist das drin und dann ist diese Zwistigkeit drin, weil das nicht losgelassen wird. Gott möchte ich freisetzen heute Morgen. Amen. Halleluja. Gnade ist wirksame Gunst. Sag nochmal, wirksame Gunst. Das heißt, in der Gnade ist tatsächlich die Kraft, dich freizusetzen von diesen Dingen. Und wir schauen uns gleich genauer an, wie das funktioniert. Aber ich möchte euch noch mit ein paar Dingen erfreuen. Halleluja. Zum Beispiel mit Parteiungen, Spaltungen, ja, was ist das? Trennungen, die durch das Fleisch bewirkt werden. Trennungen, die aufgrund von Ärger, Anstößen oder irgendetwas bewirkt werden, sind Spaltungen, Parteiungen. Es gibt auch Trennungen um Jesu Willen. Jesus hat davon gesagt, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich werde trennen, auch innerhalb der eigenen Familie. Da, wo es aber darum geht, dass einer Jesus klar nachfolgt und die andere nicht, da kann es manchmal Trennungen geben, im Sinne von geistlicher Trennung. Da ist dann wie ein Ding dazwischen, da ist es einfach, das geht dann nicht zusammen, für eine Zeit lang vielleicht. Vielleicht ändert sich es auch wieder. Aber auf jeden Fall, manchmal musst du Entscheidungen treffen. Und das sind geistgewirkte Trennungen. Aber es gibt eben auch die fleischgewirkten Trennungen aufgrund von Befindlichkeiten, aufgrund von Empfindlichkeiten, aufgrund von irgendwelchen Dingen wird Spaltung bewirkt, wird Trennung bewirkt. Ich meine, wie viele von euch wissen, wovon wir reden? Okay, Neid haben wir noch, braucht man nicht viel dazu sagen. Trunkenheit. Braucht man auch nicht viel sagen, Essgelage, also exzessives Essen und dergleichen, sagt Paulus. Das heißt, du kannst noch alles mit einfügen, ja, und dergleichen. Und dann sagt er, von diesen sage ich im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Halleluja. Ja, vielleicht sagst du jetzt, okay, also bin ich insgesamt, bin ich nochmal relativ gut weggekommen. Also ich kann mich jetzt da nirgends speziell wiederfinden, bin kein Säufer, ich habe auch keine Spaltung bewirkt, jedenfalls nicht in letzter Zeit. Und bin nicht in Zwistigkeit oder irgendwas gegenüber irgendjemand. Weißt du, die Sache ist die, es geht noch weiter. Der Text geht noch weiter. Er sagt nämlich, jetzt kommt er nämlich mit dem positiven Gegenteil. Jetzt sagt er in Vers 22, er sagt, die Frucht des Geistes aber ist, und dann sagt er, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und dann sagt er, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Amen. Das heißt, mit diesen Dingen hat Gott kein Problem, im Gegenteil. Er freut sich an diesen Dingen. Das heißt aber auch, dass tatsächlich du so weit gehen musst, weißt du, es gibt gröbere Sünden, ja. Sagen wir mal, unter Christen ist zum Beispiel Unzucht eher die gröbere Sünde, ja. Aber es gibt nicht nur grobe Sünden, sondern es wird immer feiner. Amen. Der Heilige Geist geht immer mehr in die Feinheiten. Und die Feinheiten ist ganz einfach. Alles, was irgendeiner Frucht des Geistes widerspricht, ist genauso Sünde wie das, was er vorher als Sünde aufgezählt hat. So einfach. Alles, was der Frucht des Geistes widerspricht, ist genauso Sünde. Also sagen wir, fangen wir an, jede Art von Lieblosigkeit, also Lieblosigkeit ist einfach die Abwesenheit von Liebe. Du kannst sagen, okay, ich bin einfach nur gleichgültig. Ist lieblos, ist auch schon Sünde. Gehört auch schon zu den Vergehungen, die uns von Gott trennen. Wow. Härte. Ja, Härte, im Herzensverhärtung, ist auch schon Sünde. Freude, sagt er als zweite Frucht, das heißt Freudlosigkeit. Ja, also jetzt geht's aber zu weit. Also Gott weiß genau, warum ich mich nicht immer freuen kann. Gott weiß genau, ich bin eher ein depressiver Typ. Ich bin einfach eher, ich bin nicht so zur Freude veranlagt. Nee, also Freude ist jetzt wirklich nicht mein Ding. Und da hat er auch kein Problem. Ich liebe die Menschen. Weißt du, der Punkt ist der, Gott hat kein Interesse an deinen psychologischen Erklärungen. Also Gott schaut da nicht auf, wo du sagst, ja, aber meine Prägung, ja, aber meine Erziehung, ja, aber in meiner Familie waren sie alle depressiv. Seit 5 Generationen noch dahinter, der ganze Stammbaum, alle waren sie depressiv. Bis hin, naja, Adam, der war jetzt nicht depressiv. Okay. Also, Du kannst immer versuchen, Dinge zu erklären, wegzudiskutieren und zu sagen, ja, nee, aber ich habe ja momentan keinen Grund dazu. Oder nimm die dritte Frucht dazu, Frieden. Weißt du, Frieden. Was ist das Gegenteil von Frieden? Wow, Unfrieden. Wer von euch hatte schon mal Unfrieden? Also die Sache ist die, wir müssen tatsächlich so weit gehen zu sagen, immer wenn du Unfrieden merkst in deinem Leben, dann solltest du dringend zu Gott umkehren. Weil Unfriede widerspricht der Frucht des Friedens und damit widerspricht es Gott. Jesus hat gesagt, er ist der Friedefürst. Amen. Er hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Ja, die Welt ist voller Unfrieden. Aber ich sage dir eben, wir sind nicht wie der Rest der Welt. Gott hat uns bestimmt, heilig zu sein. Er sagt im 2. Mose, sagt er, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Sagst du, ja, das kann ich ja nicht. Wie kann ich denn vermeiden, dass ich jemals Unfrieden habe? Wir kommen gleich zur Gnade. Dafür gibt's Gnade. Amen, dafür gibt's Gnade. Aber Gnade ist nicht dafür da, um Unfrieden zu entschuldigen. Und zu sagen, natürlich, ich habe den totalen Unfrieden, weil mein Chef und der und das und die Geister im Luftraum und so weiter. Und deswegen habe ich totalen Unfrieden. Also Gnade bedeutet nicht, irgendetwas zu entschuldigen. Amen. Okay, gehen wir weiter. Geduld. Also was ist mit Ungeduld? Ui, ui, ui, ui. Rakapakapaka. Ja, nicht zu entschuldigen. Wer von euch glaubt, dass er Reinigung braucht? Freundlichkeit. Was ist das Gegenteil von Freundlichkeit? Unfreundlichkeit. Wann warst du das letzte Mal unfreundlich? Güte, das heißt so viel wie Großzügigkeit oder anderen einfach gegenüber großzügig sein, nicht engstirnig, nicht engherzig sozusagen. Ja. Ja, so nach dem Motto, bei jedem anderen sehe ich den Fehler, nur bei mir selber nicht. Ja, das ist die Geschichte mit dem Splitter und dem Balken. Okay. Also das Gegenteil von Güte ist genauso Sünde. Treue, sagt er, also Untreue. Sünde. Sanftmut, das heißt, alles, was dich irgendwie, ich sag mal, nicht sanftmütig sein lässt, ist auch Sünde. Und dann haben wir noch Enthaltsamkeit im Angebot. Also jede Form von Unenthaltsamkeit. Ja, verstehst du, musst du kreuzigen. Ich meine, jetzt haben wir gerade Daniel fasten, das ist eine gute Zeit. Halleluja. Amen, das ist super. Weißt du, das Fasten bewirkt in dir die Frucht der Enthaltsamkeit. Und zwar nicht nur in Bezug auf Essen, sondern ich glaube, dass Fasten wirklich etwas bewirkt. Auch das ist auch etwas, was Gott uns gegeben hat als Gnade, was uns insgesamt einfach in so einen Lebensstil hineinbringt. Gerade wenn du es über längere Zeit praktizierst, so wie wir jetzt diese 3 Wochen. Einfach, dass du insgesamt einfach lernst, auf Dinge zu verzichten und verzichten zu können. Amen, weil das ist enthaltsam. Du kannst auf Dinge verzichten. Das heißt nicht, dass Gott dir nicht Dinge gibt, die du genießen kannst, aber im Zweifelsfall kannst du auf sie verzichten. Du kannst verzichten auf Essen, du kannst verzichten auf Sex, du kannst verzichten auf Geld, du kannst verzichten auf Urlaub, du kannst verzichten auf keine Ahnung was. Du kannst verzichten. Heißt nicht, dass Gott es dir nicht geben will, in seinem Rahmen und zu seiner Zeit. Aber du kannst verzichten. Sag mal, ich kann verzichten. Halleluja. Okay. Gehen wir nochmal zurück zum Bibeltext. Wie sagt er jetzt weiter? Ich habe jetzt das gemacht, was Paulus in den ersten Versen gemacht hat von Epheser 2 bei den Ephesern. Ich habe euch nämlich gezeigt, dass es tatsächlich keinen Grund gibt, für irgendeinen von uns sich zu rühmen. Amen? Oder sich irgendetwas einzubilden. Wer denkt jetzt noch, okay, ich glaube, ich stehe da echt über den Dingen. Also heute die Botschaft ist sicherlich nicht für mich, weil das betrifft mich nicht. Okay, vielleicht ist jemand über Livestream dabei, kannst mir eine E-Mail schreiben. Ein Wunder at glorylife.de, weil das wäre dann ein Wunder. Halleluja. Also, wie sagt Paulus, ich lese nochmal. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr gelebt habt, wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert und der in denen, die Gott ungehorsam sind, wirkt. Wir alle aber haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und wir standen unter Gottes Zorn wie alle anderen Menschen auch. Gott aber, und jetzt kommt's, Gott aber, sag nochmal Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in unseren Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er für alle Zeiten den überragenden Reichtum seiner Gnade an uns sichtbar machen könnte in Christus Jesus. Mit anderen Worten, Jesus ist gekommen und hat die Gnade und die Wahrheit offenbart. Pass auf, eines ist ganz wichtig. Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz des Mose aufzuheben. Das denken manche. Manche denken, Gnade würde darin bestehen, wenn sie sagen, ja, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Christus gekommen. Heißt so viel wie, Jesus hat das Gesetz aufgehoben. Jesus hat ganz klar selber gesagt in Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Amen. Und das sind zwei entscheidende, unterschiedliche Dinge. Er ist nicht gekommen, um es aufzuheben, sondern er ist gekommen, um es zu erfüllen. Was heißt das? Er ist gekommen, um uns durch sein Werk der Gnade völlig unverdient die Kraft und die Befähigung zu geben, so zu leben, wie Gott das will. Amen. Sag mal, wirksame Kraft. In seiner Gnade ist wirksame Kraft, so zu leben, wie Gottes will. Also das, was ich dir gerade gesagt habe, ist nicht ein schweres Joch, das Gott uns auferlegt, sondern indem er uns zeigt, hey, da und da brauchst du Veränderung, da und da brauchst du Erneuerung, da und da brauchst du Sieg über Dinge in deinem Leben, über die du noch keinen Sieg hast, indem er uns das aufzeigt, mit anderen Worten, indem er uns überführt von Sünde, gibt er uns auch die Kraft, Befähigung, es zu überwinden. Amen. Halleluja. Wie von euch spüren Überführung heute Morgen an irgendeinem Punkt in ihrem Leben? Gott hat, zeigt dir vielleicht Dinge, weißt du, wo du einfach mal, ja, stimmt, meine Güte, was? Ungeduld. Unfriede. Lieblosigkeit manchmal. Wow. Weißt du, Überführung ist auch Gnade. Warum ist Überführung Gnade? Ganz einfach, weil der Weg der Befreiung folgendermaßen aussieht. Den Weg der Befreiung findest du in, so, jetzt muss ich wieder umschlagen, findest du in 1. Johannes 1, Vers 9. Da sagt er nämlich, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Amen. Das heißt, wie beginnt die Befreiung? Die Befreiung beginnt in dem Moment, wo du Sünde als Sünde erkennst. Wo du aufhörst, sie zu entschuldigen, wo du aufhörst, sie schön zu reden, wo du aufhörst zu sagen, okay, ja, da kann man fünfe gerade sein lassen, ich bin trotzdem noch ein guter Christ, ich werde deswegen noch nicht aus der Gemeinde geworfen, kann ich mir auch noch leisten. Verstehst du? Wo du aufhörst, irgendwas zu entschuldigen und das, was Sünde ist, als Sünde bekennst, da beginnt die Gnade zu wirken. Und dann sagt uns das Wort Gottes in Epheser 1, Vers 7, er sagt nämlich, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Sag mal, durch sein Blut. Und dann sagt er weiter, nämlich die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, was hat Jesus uns gegeben? Jesus hat uns sein Blut gegeben. Jesus hat uns sein Leben gegeben. Weißt du, das, was wir Gnade nennen, hat Jesus den höchsten Preis gekostet, den es jemand nur kosten kann. Deswegen kann es auch niemals billige Gnade sein. Weißt du, der Vater hat nicht Jesus am Kreuz bluten lassen und am Kreuz sterben lassen, damit wir jetzt rumgehen und sagen, oh, Gott liebt alle Menschen, alles okay, egal wie ihr lebt, ob ihr jetzt so lebt, wie es das Wort Gottes sagt oder nicht. Oh, Jesus liebt euch, Halleluja, die Gnade sei mit euch. Nein. Er hat diesen gewaltigen Preis bezahlt, um uns frei zu machen. Amen. Amen. um uns frei zu machen. Halleluja. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Rettung jeden, der daran glaubt. Es ist Gottes Kraft, die dich rettet. Gottes Kraft ist seine Gnade. Seine Gnade ist Kraft, kannst du auch sagen. Seine Gnade ist wirksame Kraft. Und diese Kraft ist nicht irgendwo, die kommt nicht irgendwo her, sondern diese Kraft kommt aus dem Blut Jesu. Amen. Sie kommt aus dem vollbrachten Werk von Jesus. Daraus kommt diese Kraft und diese Kraft kannst du in Anspruch nehmen. Und das Wort Gottes sagt, wenn du deine Sünden bekennst, dann ist er treu und gerecht und du kannst dich darauf stellen, dass er dir vergibt. Erstens, das ist schon mal wichtig, dass er dir vergibt. Er sagt, okay, ich vergib dir. Aber zweitens auch, dass er dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was heißt reinigt? Reinigt heißt es nicht mehr da. Oder? Logischerweise. Ich meine, du kommst ja nicht, du sagst ja nicht zu deiner Putzfrau oder so, komm zu mir nach Hause, putz durch, ne? Und hinterher ist genauso dreckig wie vorher. Sie hat gereinigt, aber es ist immer noch so dreckig wie vorher. Da stimmt irgendwas nicht. Amen. Wenn gereinigt ist, ist der Dreck nicht mehr da. Halleluja. Amen. Das heißt, wo auch immer du heute Morgen mit Dreck in deiner Seele gekommen bist, gehst du heute Morgen hier ohne diesen Dreck raus, wenn du seine Gnade in Anspruch nimmst. Glory! Wenn da irgendwo noch eine Wurzel von Unfrieden oder Lieblosigkeit oder Zwistigkeit oder Hader oder Unvergebenheit oder sexueller Unreinheit oder was auch immer in deinem Leben ist, dann gehst du heute Morgen hier gekehrt und gefegt nach Hause. Das sage ich dir. Wenn du seine Gnade in Anspruch nimmst. Egal, was das war. Also egal, was die Sache war. Halleluja. Entscheidend ist nur, was sagt er? Wenn du deine Sünde bekennst. Das heißt eben nicht entschuldigst, sondern wenn du sie ihm bringst. Halleluja. Sie ihm bringst und seine Gnade im Glauben in Anspruch nimmst. Deswegen heißt es ja dann weiter unten, heißt es denn, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, verstehst du? Das ist es. Ja, du kannst es nicht bewirken. Oh, meine Güte. Wie von euch haben schon gemerkt, dass zum Beispiel die Sünde der Ungeduld, die kriegst du nicht selber aus deinem Leben raus. Und wenn du noch so ungeduldig bist, dass du sie loshaben willst. Also du brauchst manchmal die Gnade Gottes. Ja, du brauchst sie immer. Weil du hast in dir selber nicht die Kraft, aber ich sag dir etwas, die Kraft ist da. Jesus hat den Preis bezahlt. Sein Blut hat den Preis bezahlt. In ihm haben wir die Erlösung. Halleluja. Aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich etwas darauf einbilde. Am Ende kannst du dir nichts drauf einbilden und sagen, schau mal, wie heilig ich bin. Sondern du kannst nur sagen, oh danke Herr, deine Gnade hat mich frei gemacht. Deine Gnade hat mich gereinigt. Ich war wie der Rest der Welt. Und an manchen Punkten stellst du vielleicht jetzt noch, auch nach 50 Jahren Christ sein oder wie viele Jahre du schon Christ bist, stellst du fest, oh, da bin ich immer noch manchmal wie der Rest der Welt. Immer noch ungeduldig, immer noch mit Unfrieden, immer noch dies oder jenes. Verstehst du? Dann brauchst du seine Gnade. Nicht zur Entschuldigung, sondern zur Reinigung, zur Veränderung. In dem Moment, wo der Heilige Geist es dir zeigt, kommst du und sagst du, Herr, ich komme, ich nehme dein Blut in Anspruch, ich bekenne meine Sünde und jetzt glaube ich dir, dass dein Blut in mir die Reinigung bewirkt, in Jesu Namen und ich das nicht mehr tun muss und tun werde und tun kann und in Jesu Namen frei bin. Amen. Du musst es wollen, natürlich. Dann sagst du, naja, also ab und zu mal ein bisschen saufen will ich schon noch. Ja, aber ich guck mal, was seine Kraft so macht. Du musst es wollen. Verstehst du? Du musst es wollen. Halleluja. Die Epheser wollten frei sein. Weißt du, deswegen haben sie erkannt, dass es Gnade ist. Gnade ist ja nicht was, weißt du, nach dem Motto, jemand drückt dir was auf und sagt immer hinterher, was du gar nicht wolltest, ja? Und dann sagt er hinterher, das war jetzt Gnade. Gott drückt dir nichts auf, was du nicht willst. Das ist nicht Gnade, sondern Gnade ist unverdienter Krafterweis, unverdiente Segnung. Das heißt, du musst erkennen, dass du es nicht verdient hast und damit schließt aber auch ein, du musst erkennen, dass du es brauchst. Das heißt, du musst aufhören, auf andere zu zeigen, zum Beispiel zu sagen, ja, aber der hat und wenn aber der und wenn aber bei dem das anders wäre, dann könnte ich in dieser Beziehung auch anders reagieren und wenn der besser wäre und wenn der frömmer wäre und wenn der was als ich was wäre. Dann kann die Gnade nicht wirksam werden, sondern die Gnade wird nur wirksam, wenn du für deine Sache kommst. Wenn du für deinen Teil kommst in dieser Beziehung. Wenn du für deine Ungeduld, für deine Lieblosigkeit, für deine Härte, für deine, was auch immer, dein Stolz, dein Unfrieden oder was auch immer da in deinem Herzen war, wenn du für deins kommst, dann wird die Gnade wirksam. Sag nochmal Gnade. Ich sage dir heute Morgen, wirksame Gnade ist da. Ich habe das so gesehen, wirklich vor diesem Sonntag, ich habe gesehen, wie Gott wirklich Ströme der Gnade fließen lassen will. Und fließen lassen wird auch jetzt gleich hier. Ströme der Gnade zur Vergebung, Ströme der Gnade zur Reinigung. Und dann, weißt du, die Sache ist die, Jesus hat gesagt, oder Johannes hat gesagt über Jesus, er hat gesagt in Johannes 1, Vers 16, er hat gesagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, was? Gnade um Gnade. Das heißt, der Gnadenerweis der Vergebung, der Gnadenerweis der Befreiung von Sünde, der Gnadenerweis der Reinigung von Sünde macht wiederum Bahn für weitere Gnadenerweise. Sag mal, weitere Gnadenerweise. Ströme der Gnade. Gnade um Gnade. Halleluja. Bist du nicht froh, dass Gott nicht mit ein bisschen Gnade sich zufrieden gibt, sondern er gibt uns Gnade um Gnade. Und ich möchte zum Schluss, in aller Kürze möchte ich dir kurz das noch geben, weißt du, weil auch das wollen wir heute Morgen anzapfen, mit der Vergebung, mit der Reinigung werden weitere Gnadenströme angezapft und du kannst es sehr gut aufgelistet finden im sogenannten kleinen Evangelium in Psalm 103. Das ist die prophetische Vorausschau auf das, was das Evangelium, die Kraft Gottes bewirken wird. Und das kannst du lesen, Psalm 103, Vers 2, da sagt er, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Du könntest auch sagen, alle seine Gnadenerweise. Und dann zählt er die verschiedenen Gnadenerweise auf. Und er beginnt mit dem Gnadenerweis, von dem wir gerade jetzt bisher die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich Vers 3, der da vergibt alle deine Sünde. Das ist der erste Gnadenerweis Gottes an dich. Unverdient, aber kraftvoll und wirksam. Amen. So, dass du nicht mehr sündigen musst. Das ist der Gnadenerweis. Sag mal, ich nehme diesen Gnadenerweis heute Morgen. Und von diesem Gnadenerweis ausgehend wiederum setzen sich weitere Gnadenerweise frei. Nämlich, der da heilt alle deine Krankheiten. Halleluja. Wie viele von euch sind hier heute Morgen, um sich diesen Gnadenerweis Gottes zu ziehen? Heilung aller Krankheiten. Mir wird schon richtig warm hier. Halleluja. Jetzt mal das Teil hier ausziehen. Danke, Jesus. Der da heilt alle deine Krankheiten. Das ist der zweite Gnadenerweis. Jesaja 53, 3. Ja? Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie auf sich geladen. Hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Gnadenerweis der Heilung. Sag mal, Gnadenerweis der Heilung. Drittens, der dein Leben erlöst aus der Grube. Das ist Erlösung für Depressionen zum Beispiel. Das ist Erlösung für psychische Bindungen, Zwänge. Einfach jede Form von Grube, in der du dir nur vorstellen kannst, in deiner Seele zu sitzen. Ja, Johannes 8, Vers 36 sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wie von euch wollen diesen Gnadenerweis sich nehmen? Ich sage dir übrigens auch was, auch nochmal in Bezug auf Sünde. Du hast vielleicht vorher gesagt, ja, wie ist es überhaupt möglich, ohne Sünde zu leben? Ich sage dir, es ist möglich, ohne Sünde zu leben. Es ist möglich. Durch seine Gnade. Durch die Wirksamkeit seiner Gnade. Ist es möglich. Ich sage nicht, dass ich schon immer 100% da bin. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich sage, das ist möglich. Und wir sollten dieses Ziel vor Augen haben. Es ist möglich, 100% frei zu sein. Es ist möglich, 100% geheilt zu sein. Es ist möglich, er sagt weiter, viertens, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das heißt, er krönt dich. Er macht dich zum Chef, mit anderen Worten heißt es. Er macht dich zum Kopf, Psalm 5. Mose 28. Er macht dich zum Kopf, nicht zum Schwanz. Ja, Römer 5, Vers 17 in Bezug auf die Gnade. Er sagt, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade, sag nochmal Gnade, und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben was? Herrschen durch den einen Jesus Christus. Also das ist das Gewaltige, was Paulus auch den Ephesern deutlich macht. Er sagt, hey, ihr wart tot in den Vergehungen. Ihr wart völlig getrennt von Gott. Ihr wart die absoluten Loser, Totalversager in den Augen Gottes. Aber durch seine Gnade hat er euch nicht nur ein neues Leben gegeben. Er hat euch nicht nur mit auferweckt mit Jesus, sondern er sagt, er hat euch auch mitsitzen lassen in der himmlischen Welt. Das heißt, er hat euch einen Thron gegeben bei Gott, dem Vater. Zu herrschen und zu regieren mit Jesus Christus. Gnadenerweis. Amen. Nehmen wir in Anspruch. Fünftens, oder sind wir bei fünftens, ich glaube, ja. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Ja. Philipper 4, 19. Mein Gott aber wird all euren Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Kein Mangel mehr. Völlige Versorgung. Und sechstens, noch ein Schmankerl obendrauf, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, das heißt, Gott hält uns frisch von innen heraus. Paulus sagt, ja, der äußere Mensch, der verfällt irgendwann mal, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Da ist frische Jugend von innen heraus. 2. Korinther 4, 16. Ja. Frische Jugend von innen heraus. Gnadenerweis Gottes. Heute, morgen hier möchte Gott den Strom seiner Gnade fließen lassen. Nicht nur eine Gnade, sondern Gnade um Gnade. Halleluja. Bist du bereit, seine Gnadenerweise zu empfangen? Erkennst du, dass du es nicht verdient hast? Aber erkennst du auch seine Gnade? Weißt du, wenn er dich überführt heute Morgen, übrigens das Lobpreisteam kann nach oben kommen, wenn er dich überführt heute Morgen, weißt du, dann nimm das als eine Gnade. Sieh das wirklich als eine Einladung Gottes, heute Morgen verändert zu werden, heute Morgen frei zu werden. Weißt du, er verdammt dich niemals, sondern er zeigt dir Dinge auf, er macht dir Dinge deutlich, um sie durch seine Gnade zu verändern, um dich durch seine Gnade frei zu machen, um jeden Götzendienst aus deinem Leben rauszunehmen, um jede Zwistigkeit aus deinem Leben rauszunehmen, um jede Härte aus deinem Leben rauszunehmen, um jede sexuelle Sünde, jede Sünde der Eifersucht, jede Sünde des Festhaltens oder des, alles Zerstörerische aus deinem Leben, inklusive Ungeduld und Unfreundlichkeit und was auch immer und Freudlosigkeit auch. Ist auch Sünde, Sünde der Freudlosigkeit. Hm. Jetzt grinsen alle schnell. Amen. Ja, manchmal musst du dich dran erinnern, verstehst du? Wenn der Luftraum wieder voll ist mit lauter so Gedanken, oh, ich bin der ärmste Schlurf der ganzen Welt und was bei mir ist und in meiner Familie und überhaupt, ist ja echt so furchtbar und dann blablabla. Da musst du dich mal wieder erinnern an deine Pflicht als Christ, dich zu freuen. Ja, ich sag mal, Freude ist eine der ersten Christenpflichten. Das ist die zweite. Die erste ist Liebe. Die zweite ist Freude. Und er möchte dir Freude in Fülle geben. Amen. Warum? Weil aus seiner Fülle hast du empfangen Gnade um Gnade. Halleluja. Ihr könnt anfangen zu spielen. Halleluja. Lass uns mal zusammen aufstehen. Danke, Jesus. Oh, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wirken. Und du sagst in deinem Wort in Johannes 12, 32, wenn ich erhöht sein werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und Jesus, du wurdest erhöht am Kreuz von Golgatha, damit wir mit all dem, was in unserem Leben noch Schuld und Sünde ist, mit all dem, was in unserem Leben noch unheilig, unrein ist, nicht mit Gott übereinstimmt, damit wir mit all diesen Dingen zu deinem Kreuz kommen. Du wurdest erhöht am Kreuz. Du wurdest von der Erde erhöht, wie du gesagt hast, damit wir zum Kreuz kommen und dort alles loswerden, was uns noch belastet und was nicht zu uns gehört. Und du wurdest erhöht in deiner Auferstehung und in deiner Verherrlichung, damit wir zu dir kommen, zu deiner Auferstehung kommen und dort wirklich den Stand der Reinheit und den Stand der wirksamen Gnade zu empfangen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Du bist erhöht und du ziehst alle Menschen zu dir. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und wenn jetzt gleich das Lobpreisteam singt, there is power in the name of Jesus. Ja, das beinhaltet ja das, was ich gerade gepredigt habe. Weil das ist die Gnade Gottes, das ist die Kraft, dich freizusetzen. Und als allererstes, glaube ich, möchte wirklich dieser Gnadenstrom der Reinigung, dieser Gnadenstrom der Befreiung, dieser Gnadenstrom der Vergebung heute Morgen hier fließen. Und wenn es da irgendetwas gibt in deinem Leben, was du heute Morgen, wofür du heute Morgen das Blut Jesu in Anspruch nehmen möchtest, dann einfach da, wo du gerade jetzt bist, gib mir einfach mal ein Zeichen, nur dass ich sehe, wer das alles möchte. Okay, überall im Raum, Halleluja. Jetzt pass auf, wenn du sagst, ja, ich möchte heute Morgen wirklich das Blut Jesu in Anspruch nehmen und im Glauben meine Befreiung in Anspruch nehmen von Ungeduld oder von sexueller Sünde oder von Ärger oder von Zorn oder was auch immer es ist in deinem Leben, dann möchte ich dich jetzt einfach bitten, wenn das Lobpreisteam jetzt gleich beginnt zu singen, there is power in the name of Jesus, dann komm einfach im Glauben hier nach vorne, komm einfach so weit nach vorne, wie du kannst, und dann wollen wir hier vorne wirklich die Kraft Gottes in Anspruch nehmen, wollen die Ströme seiner Gnade anzapfen, Halleluja, ja genau, kommt einfach, Halleluja, danke Jesus. Power. Halleluja, ja genau, kommt einfach nach vorne. Oh, ich geh mal hoch. Oh. Wenn du über Livestream zuschaust, dann komm einfach, knie dich einfach hin, vielleicht vor der Kamera oder vor dem Bildschirm besser gesagt, knie dich einfach hin und komm zu ihm einfach mit dem, wovon du möchtest, dass er dich reinigt, wovon er dich freisetzt. Und hier vorne, du darfst knien, du darfst stehen, du darfst sitzen, wie auch immer, aber komm einfach jetzt zu ihm, wirklich mit dieser absoluten Entschiedenheit, frei zu werden heute Morgen. Halleluja, mit dieser Entschiedenheit, wirklich die unverdiente Gnadenwirksamkeit Gottes in Anspruch zu nehmen. Oh Jesus, wir danken dir, Herr, für deine Gnade, die in deinem Blut ist, Herr. Herr, es hat dich alles gekostet. Es hat dich alles gekostet, Jesus. Dein Blut ist das Kostbarste, was du geben konntest. Du hast alles gegeben, Herr, damit wir frei sind, Herr, damit wir verändert werden, Herr. Herr, damit die Sünde an uns kein Anrecht hat, damit die Sünde von uns weichen muss. Halleluja, damit das Joch der Sünde über uns gebrochen wird. Herr und Vater, in dem Namen Jesus sagen wir heute Morgen, ganz egal, wie diese Sünde heißt, Herr, Herr, ob sie jetzt Ungeduld oder Unenthaltsamkeit oder Freudlosigkeit oder Angst oder Ärger oder Zorn oder wie auch immer heißt, Unglaube, Zweifel, keine Ahnung, Herr, wie auch immer sie heißt, Herr, Herr, wir entschuldigen sie nicht, Herr, sondern wir kommen zu dir, Herr, und wir geben es dir, Herr, wir kommen zu deinem Kreuz, komm einfach jetzt im Geist, komm einfach zu seinem Kreuz, komm einfach zu seinem Kreuz, schau jetzt nicht auf mich, das ist eine Sache zwischen dir und Gott, ich habe nur gesagt, komm nach vorne, um einfach, damit du einen sichtbaren Schritt gehst, aber jetzt bist du einfach mit Jesus alleine, jetzt bist du vor Jesus alleine, und du begegnest ihm, und du bringst ihm einfach zum Ausdruck, ja, Jesus, ich brauche deinen Gnadenerweis. Und Herr, wir nehmen wirklich den Strom deiner Gnade heute Morgen hier in Anspruch, Herr. Wir nehmen den Strom deiner Gnade, Herr. Die wirksame Kraft in Anspruch, Herr. Die wirksame Kraft deiner Gnade. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns nochmal singen. There is power in the name of Jesus. Wirklich in diesem Bewusstsein. There is power. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft heute Morgen hier. Danke für deine Kraft der Reinigung. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft der Erneuerung heute Morgen hier. Danke, Jesus. Oh, danke für deine Kraft der Vergebung. Oh, danke für deine Kraft der Vergebung. Du zerbrichst jedes Joch. zerbrichst jedes Joch. Du zerbrichst jedes Joch. Gerade jetzt. Du zerbrichst jedes Joch. Du zerbrichst jedes Joch. Du zerbrichst jedes Joch. Gerade jetzt. Du zerbrichst jedes Joch. Jedes Joch. Du zerbrichst jedes Joch. Okay, pass auf. Lass uns jetzt Folgendes machen. Lass uns Folgendes machen. Wenn du hier vorne bist, bet mir einfach folgendes Gebet nach. Sag einfach, Herr Jesus, ich danke dir, dass du den höchsten Preis bezahlt hast, den jemand überhaupt nur bezahlen kann. Danke, dass du dein Blut vergossen hast für mich. Danke, dass ich Erlösung habe von den Sünden durch dein Blut. Ich bekenne dir meine Sünde. Und gerade jetzt nehme ich im Glauben in Anspruch, dass du mich reinigst, dass du mir vergibst und dass du mich reinigst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt hab einfach noch eine Zeit, einfach, wo du selber das mit Gott einfach wirklich ausmachst und es festmachst. Einfach, sei einfach vor ihm, so wie das für dich richtig ist. Manche knien, manche stehen, wie auch immer. Aber sei einfach vor ihm. Schau jetzt nicht auf irgendetwas, was von vorne geschieht, sondern hab einfach diese Zeit mit ihm. Oder einfach mit ihm das festmachst, mit ihm das ergreifst und sagst, jawohl, ich nehme das jetzt in Anspruch. Danke, Jesus, für deine Veränderung. Danke, Jesus, für deine wirksame Kraft. Danke, Jesus. Und du kannst ihm das auch nochmal ganz spezifisch sagen. Vielleicht sind es auch mehrere Dinge, die du ihm sagen möchtest. Dann sag ihm einfach diese Dinge, die von denen du einfach weißt, dass sie dich von Gott trennen. Dass sie dich, ja, immer wieder vielleicht. Vielleicht nicht immer, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber immer mal wieder ist, kommt es und du weißt, es muss raus aus meinem Leben. Ich will das nicht mehr haben. Und du bringst ihm das, dass er es rausnimmt, sodass es nicht mehr wiederkommt. Halleluja. Hab einfach jetzt diese Zeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Vergebung, Herr. Du bist treu und gerecht, Herr. Du bist der Gott der Gnade, Herr. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, aber die Gnade ist durch dich gekommen, Jesus, Herr. Da ist Gnade in dir, Gnade zur Veränderung, Herr. Gnade zur Verwandlung, Herr. Gnade zur Befreiung, Herr. Oh, in dem Namen Jesu Christi spreche ich jetzt auch Befreiung zu, in Jesu Namen. Befreiung von jeder Bindung an Sünde. Befreiung von jeder Bindung an Gedanken. Befreiung von jeder Bindung an Geister. Oh, ich spreche Befreiung aus hier im Raum, von jeder Bindung an Depression. Oh, ich spreche Befreiung aus hier im Raum, von jeder Bindung an gedankliche Zwänge. Ich spreche Befreiung aus jetzt in dem Namen Jesus überall hier im Raum. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Vielleicht kann das Heilungsteam einfach nach vorne kommen. Das Heilungsteam, bitte. Einfach das Heilungsteam. Alle, die im Heilungsteam sind. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist Befreiung im Raum. Und lasst euch einfach leiten, lasst euch einfach führen. Geht einfach auf Leute zu. Legt ihnen einfach kurz die Hand auf. Sprecht ihnen einfach wirklich die Befreiung zu. Sprecht ihnen einfach die Erlösung zu. Sprecht ihnen die Reinigung zu. Sprecht es ihnen einfach zu. In Jesu Namen, in aller Kürze, aber einfach mit Entschiedenheit, mit Glaube, mit Vollmacht. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Befreiung, Herr. Danke, Vater, für deine Reinigung hier im Raum, Herr. Danke, Jesus, für das Werk deiner Gnade, Herr. Danke, dass du ein tiefes Werk deiner Gnade gerade jetzt tust, Herr. Danke, dass du ein tiefes Werk deiner Gnade gerade jetzt tust, Herr. Oh, ein tiefes Werk deiner Gnade, Herr. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass dich gar nicht ablenken, sondern es ist zwischen dir und Jesus. Und es wird einfach nur, die Hand wird einfach nur aufgelegt als ein Kontaktpunkt. Es ist Jesus, der an dir wirkt. Halleluja. Es geht nicht um irgendeine menschliche Berührung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für die Reinigung durch dein Blut, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Schau einfach auf Jesus. Schau einfach auf Jesus. Auch wenn dir die Hand aufgelegt ist, heißt nicht, dass du schon durch bist oder fertig bist, sondern du kannst einfach weiter auf Jesus schauen und einfach das, was er dir zeigt, das tust du. Ja, das, was er mit dir besprechen möchte, das besprichst du. Das, was er dir sagt, das tust du. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine göttliche Verwandlung, Herr. Oh, danke, Jesus, für deine göttliche Erneuerung, Herr. Danke, Jesus, für die Kraft deines Blutes heute Morgen, Herr. Danke, Jesus, für die Kraft deiner Gnade, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr, für den Geist der Heiligkeit. Ich sehe, wie der Geist der Heiligkeit mehr und mehr hier in den Raum kommt. Der Geist der Heiligkeit. Das ist der Geist der Heiligkeit. Er hat gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und er bewirkt es in dir, weißt du, nicht aus dir, nicht aus Werken, damit niemand sich etwas darauf einbilde, aber er bewirkt es. Der Geist der Heiligkeit ist hier. Der Geist der Heiligkeit ist hier heute Morgen. Heiliger Geist, du bist heilig. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich. Halleluja. Halleluja. Lass uns nochmal singen. There is power in the name of Jesus. Oh, oh, oh, danke, Jesus. There is power. Yes, there is power. In the name of Jesus. Oh, Jesus. There is power. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wirksame Kraft. Wirksame Kraft. Wirksame Kraft. Jede Kette ist zerbrochen in dem Namen Jesus. Oh, in dem Namen Jesus. Jede Kette ist zerbrochen in dem Namen Jesus. Jede Kette. Jede Kette ist zerbrochen in dem Namen Jesus. Jede Kette ist zerbrochen. Oh, jede Kette ist zerbrochen in dem Namen Jesus. Oh. Yes, Lord. Yes, Lord. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du liebst uns. Du liebst deine Kinder. Halleluja, Herr. Oh, danke, Herr, für die wirksame Gnade, Herr. Danke, Herr, für die wirksame Gnade, Herr. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, oh. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Oh, da ist Befreiung. Oh, da ist Befreiung. There is power. There's power. In the name of Jesus, there is power. There's power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, oh, there is power. In the name of Jesus, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Vielleicht schon über Jahre mit dir rumschleppst. Vielleicht diese Pornografie-Sucht. Oder diese notorische dämonische Angst oder was auch immer es ist, auch was vielleicht schon seit Jahren da ist, in Jesu Namen, das ist jetzt zerbrochen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, frei und los! Oh, frei und los! Oh, ich sage dir, frei und los! In Jesu Namen. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, danke, Jesus. Open Freiheit aus! Ich stelle mich auf dein Wort. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Dafür hast du dein Blut vergossen. Nicht, dass ich zweifle, dass es bewirkt ist, sondern dass ich es im Glauben nehme und sage, danke, Jesus, dass du mich jetzt von dieser Sünde, dass du mich jetzt von dieser Bindung befreit hast. Danke, Jesus, beginn ihm zu danken, beginn ihm zu danken. Oh, danke für die Freiheit. Oh, danke für die Freiheit. Die Ströme der Gnade, sie fließen. Sie sind schon geflossen, gerade jetzt in dein Leben, zur Befreiung, zur Vergebung, zur Reinigung. Halleluja. Und ich glaube, dass jetzt diese Ströme der Gnade auch fließen wollen in Bezug auf Heilung, in Bezug auf körperliche Heilung. Wenn du hier bist heute Morgen und du brauchst eine Heilung in deinem Körper, sei es, dass eine Krankheit da ist, die diagnostiziert worden ist, sei es, dass irgendein Schmerz da ist, irgendeine Einschränkung in deinem Körper, irgendein Organ, das nicht richtig funktioniert, irgendein Gelenk, das nicht richtig funktioniert, streck einfach mal deine Hände aus, weil das sind Ströme der Gnade auch für Heilung. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Halleluja, Halleluja. Nadja, du hattest vorher ein Wort. Wo bist du, Nadja? Halleluja. Nadja, komm mal schnell nach vorne, gib mal das Wort weiter. Halleluja, weil ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, genau für das, was du vorher hattest. Halleluja, danke, Jesus. Ja, ich habe gesehen, das ist wie in Bethesda, Wasser, ganzer Raum voll. Bethesda, ja. Und Jesus steht in die Mitte und sagt, ich bin gekommen, alle heilen. Egal, hast du das 8 Tage und hast du 38 Tage und mehr, das ist heute ist dein Tag. Mhm. Egal welches Problem, heute ist dein Tag und dieses Problem gelöst. In Jesu Namen. Strebe nach vorne. Oh, nimm an. Nimm einen Anspruch. Ja, streck deine Hände aus. Du musst willen sein. Oh, danke Jesus. Danke Jesus für deine Ströme der Heilung, die fließen, Vater. Und in dem Namen Jesu Christi schelte ich jeden Geist der Krankheit hier in diesem Raum und auch über Livestream. Wie auch immer der Name sein mag, wie auch immer es Ärzte diagnostiziert haben mögen, Rheuma, Arthrose, Arthritis, Diabetes, MS, Krebs, wie auch immer es heißen mag, in dem Namen Jesu Christi, ich schelte diese Geister der Krankheit jetzt und in dem Namen Jesu Christi setze ich den Strom der Heilung frei jetzt hier in diesem Raum, in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi, jedes Organ, das nicht in der Ordnung Gottes war, kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Jede Niere, jedes Herz, jede Leber, jedes Blutgefäß, Halleluja, jeder Knorpel, jede Kniescheibe, jedes Schultergelenk, jede Bandscheibe kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Jeder Knochen in dem Namen Jesus, jedes Schlüsselbein, jedes Schulterblatt kommt jetzt in die Ordnung Gottes in dem Namen Jesu Christi. Alle Nerven, alle Muskeln, alle Sehnen, alle Bänder, sie kommen jetzt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke Vater, sag danke Vater für deine heilende Kraft. Halleluja. Nimm das in Anspruch für das, was bei dir der Punkt war. Nimm das in Anspruch. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Pass mal auf, wer von euch hatte Schmerzen, als du hierher kamst oder Bewegungseinschränkungen? Streck einfach mal deine Hand aus. Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen. Halleluja, pass auf. Wir machen so, das Heilungsteam darf nochmal aktiv werden. Während wir einfach, ich setze weiter von vorne die heilenden Ströme frei. Geht einfach zu denen, die jetzt ihre Hand gehoben haben. Fragt sie, wo der Schmerz ist. Fragt sie, wo die Bewegungseinschränkung ist. Und heilt sie. Heilt sie jetzt. Ich sage euch nicht, betet jetzt für sie, sondern heilt sie. In Jesu Namen, dass jetzt die Schmerzen verschwinden, dass jetzt die Bewegungseinschränkung verschwindet. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Und auch, wenn du irgendwas anderes hast, streck dich einfach weiter aus. Ich danke dir, Herr, für die Ströme der Heilung. Ich danke dir für Ströme der Heilung, die im Raum fließen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Blutkreisläufe in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Danke, Herr, dass Venen in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Danke, Herr, dass ich sehe auch einen Mund, der wieder in die Ordnung Gottes kommt, in Jesu Namen. Lippen, die in die Ordnung Gottes kommen wieder. Zähne, die in die Ordnung Gottes kommen, Herr. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Und ich sage jetzt hier im Raum, überall, wo Schmerzen waren, in Gelenken, Schmerzen waren, in Körperteilen, in dem Namen Jesu Christi, das sage ich jetzt, Schmerzen geht raus jetzt in Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Bewegungseinschränkungen, geht raus jetzt in dem Namen Jesus aus diesen Körpern. Setzt sie einfach frei, segnen sie mit Heilung, segnen sie mit Befreiung und dann teste das gleich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Wie gesagt, ihr betet nicht, sondern ihr heilt sie. Ihr heilt sie in Jesu Namen. In Jesu Namen. Gelenke in die Ordnung Gottes. Halleluja. Gelenke in die Ordnung Gottes. Halleluja. Ein paar Glory House Leiter können auch noch mitdienen. Und einfach auch da, wo Leute die Hände ausgestreckt haben, wenn du Glory House Leiter bist, geh einfach auf jemanden zu. Bet für ihn oder für sie und setz wirklich das frei, weil es sind noch einige Hände, die gehoben sind, für die noch niemand betet. Geht einfach auf sie zu in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft im Raum. Oh, Halleluja. Spiel die einfach weiter im Hintergrund. Oh. Er tut sein Werk. Danke, Herr, für deine Engel, Herr. Danke, Herr, dass dieser ganze Raum gefüllt ist, Herr, mit deinen Engeln, Herr. Danke, Vater, für alle, die über Livestream zuschauen heute Morgen, Herr. Vater, im Namen Jesus setze ich deine heilende, wunderwirkende Kraft frei auch zu ihnen, Herr. Halleluja. Wenn du Schmerzen hattest oder Bewegungseinschränkungen und du schaust über Livestream zu, dann kannst du dir selber die Hand auflegen, wenn du alleine bist oder jemand anders dir die Hand auflegen lassen. In dem Namen Jesus sage ich jetzt göttliche Heilung, göttliche Gesundheit für alle, die über Livestream zuschauen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wenn du Glory House Leiter bist oder Heilungsdiener hier im Raum, dann bet weiter einfach für einen nach dem anderen. Bet einfach, bis jeder, der die Hand gehoben hat, wirklich Gebet empfangen hat. Ja, beziehungsweise nicht Gebet, sondern Heilung empfangen hat. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Herr. Durch deine Wunden ist uns Heilung geworden. Durch deine Wunden ist uns Heilung geworden. Ich danke dir, Herr, dass jeder Schmerz, jede Bewegungseinschränkung sie jetzt verlässt. In Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Jeder Schmerz, jede Bewegungseinschränkung verlässt sie jetzt in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Oh, weißt du, das ist die Familie Gottes, die aktiv ist. Wir dienen einander. Wir dienen einander mit der wunderwirkenden Kraft. Wir dienen einander mit der heilenden Kraft. Halleluja. Das ist die Familie Gottes, die wirksam ist. danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Aktiviere einfach die Heilung in deinem Bruder, in deiner Schwester. Das ist die wirksame Kraft Gottes. Ströme der Gnade. Ströme der Gnade. Ströme der Gnade. Ströme der Gnade. Streck dich einfach aus. Streck dich aus. Ja, wir sagen jetzt, dieses Schultergelenk kommt in die Ordnung Gottes. Oh, dieses Kniegelenk kommt in die Ordnung Gottes. Diese Bandscheiben kommen in die Ordnung Gottes. Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder kommen in die Ordnung Gottes. Halleluja. Da ist noch einiges zu tun für das Heilungsteam oder auch für die Glory House Leiter. Es sind noch einige Hände, die ausgestreckt sind. Schaut einfach rum im Raum und geht auf sie zu und dient ihnen einfach weiter. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Danke auch für deine kreative Kraft, Herr. Danke für neue Achillessehnen, Herr. Danke, Herr, für neue Kniegelenke. Danke, Herr, für neue Schultergelenke, Herr. Danke, Herr, für neue Bandscheiben, Herr. Danke für neue Knochensubstanz, Herr. Danke, Herr, für Umkreierung von Knochen, Herr. Wo Knochen nicht in der Ordnung Gottes waren. Danke, Herr, dass sie umkreiert werden, umgeformt werden, Herr. Und jetzt in die Ordnung Gottes kommen, Herr. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer hat noch nicht Gebet oder noch nicht Heilung empfangen? Also dir wurde noch nicht gedient mit Heilung. Streck einfach deine Hand noch aus. Halleluja. Wo Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen sind, geht einfach auf jemanden zu. Da hinten ist noch eine Hand. Geht einfach noch auf jemanden zu und segnet sie. Halleluja. In Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Astrid, da ist noch jemand da. Da in der Mitte. Genau, da. Halleluja. Streck einfach deine Hand aus, wenn du noch Heilung empfangen möchtest. Schmerzen, Bewegungseinschränkungen weichen jetzt in Jesu Namen. Und dann testet es, testet es. Tut etwas, was ihr vorher nicht tun konntet. Das ist immer ganz wichtig. Ihr müsst die Heilung aktivieren im Glauben. Aktiviert es im Glauben in Jesu Namen. Oh, wir sagen frei und los in Jesu Namen. Oh, frei und los. Frei und los. Lass los. Lass los, lass los, lass los, lass los. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Und dann aktivierst, aktivierst. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, wow, das sind Wunder überall im Raum. Wow, ich kann es spüren. Halleluja, Halleluja. Wenn du merkst, bei dir ist ein Wunder passiert. Schmerzen, die vorher da waren, sind jetzt weg oder zumindest zu 80% besser. Bewegungseinschränkungen, die vorher da waren, sind jetzt weg oder zu 80% besser. Dann wink einfach mal mit beiden Händen, sodass ich es sehen kann. Da ist jemand, ja, da ist jemand. Halleluja. Danke, Jesus. Wink einfach mit beiden Händen. Check es, da ist auch jemand. Halleluja. Da ist auch jemand. Danke, Jesus. Da ist auch jemand da hinten. Danke, Jesus. Überall. Wow, das sind überall Wunder, die im Raum passieren. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, heilt die Kranke. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow, wow. Auch über Livestream. Auch über Livestream. Check das. Check das, was du vorher nicht tun konntest. Oder wo der Schmerz war, check das. In Jesu Namen, da ist heilende Kraft. Das sind Ströme der Heilung. Ströme der Heilung. Ströme der Heilung. Oh, danke Jesus für Ströme der Heilung. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn du rennen musst, um es zu testen, dann renn einfach. Wenn du Treppen steigen musst, um es zu testen, dann steig Treppen. Was auch immer du tun musst, um es zu testen, tu es einfach gerade jetzt. Tu es einfach gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Okay, jetzt lass mich sehen. Jetzt lass mich sehen. Wer ist alles hier im Raum? Oh, ich spüre, das sind einige. Wer ist alles hier im Raum? Und du hast vorher Schmerzen gehabt und die sind jetzt entweder 100% weg oder deutlich besser, deutlich zurückgegangen. Bing einfach mal mit der Hand. Ich möchte es einfach sehen. 1, 2, 3, 4, wo noch 5, 6, 7. Ja, sowas. Okay, da hinten auch noch 8. Okay, jetzt haltet mal eure Hand auf. jetzt möchte ich einfach noch dazu sehen, wer hat alles eine Bewegungseinschränkung gehabt? Du hattest vorher vielleicht keinen Schmerz, aber eine Bewegungseinschränkung. Und die Bewegungseinschränkung ist jetzt zu 100% weg oder deutlich zurückgegangen. Streck einfach auch mal deine Hand aus. Bei dir, Halleluja, bei dir. Okay, Halleluja. Pass mal auf, jetzt haltet noch mal alle da hinten auch. Haltet mal alle eure Hände noch mal hoch, damit ich mal zählen kann. Entweder Schmerzen, Bewegungseinschränkung oder sonst irgendeine Veränderung in deinem Körper. Einfach streck einfach mal deine Hände aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da hinten 18, 19. Wow, preis den Herrn, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, da ist so eine heilende Präsenz. Was ist ein Engel der Heilung sind da. Halleluja, Hammer. Preis den Herrn. Halleluja. Wer von denen, bei denen es der Schmerz oder die Bewegungseinschränkung oder das, was du einfach spüren konntest, zu 100% weg ist, komm einfach mal kurz nach vorne und erzähl einfach, was passiert ist. Komm einfach mal kurz nach vorne und erzähl, was passiert ist. Gib Jesus einfach die Ehre. Da, wo einfach der Schmerz, die Bewegungseinschränkung zu 100% weg ist, komm einfach schnell nach vorne und sag uns einfach, was passiert ist. Komm einfach schnell nach vorne. Okay, fangen wir hier an. Halleluja. Kommt einfach nach vorne. Ihr könnt euch hier vorne anstellen. Wir lassen einen nach dem anderen erzählen. Halleluja. Kommt einfach nach vorne. Genau, kommt einfach nach vorne. Okay. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Seit dem Unfall habe ich Probleme. Brauch mehr Saft. Hm? Seit dem Unfall habe ich Probleme mit dem linken OSG gehabt. Was für ein Ding? Wie heißt das auf Deutsch? Ischiosakalgelenk oder was? Nein, Sprunggelenk. Ah, Sprunggelenk. Ah, okay. Das ist mir nicht eingefallen, das Deutsche. Und jetzt ist weg. Wow, was heißt das? Was konntest du vorher nicht machen? Vorher, wenn ich den Fuß bewegen wollte, hat es immer geknackst. Okay. Es hat sich angehört, wie wenn man trockene Äste Wann war der Unfall? 2019. 2019, vor 4 Jahren. Und seitdem hattest du immer dieses Knacksen im Sprunggelenk. So, jetzt bewegst du nochmal. Nichts mehr. Nö. Halleluja, preis den Herrn, danke Jesus. Geben wir ihm die Ehre, Halleluja. Preis den Herrn. Du kannst nach vorne kommen, wenn bei dir etwas ist, was zu 100% jetzt gut ist oder weg ist oder wie auch immer. Komm einfach nach vorne, stell dich einfach an und wir hören einfach dein Zeugnis. Was ist bei dir passiert? Seit 3 bis 4 Wochen eine Ansatzreizung im rechten Ellbogen, wenn ich was gegriffen habe und es ist jetzt weg. Okay, komplett. Wenn du was gegriffen hast, war dann was? Ist dann passiert? War ein richtiger Schmerz. Also greif mal ganz feste. Okay, kein Schmerz mehr? Kein Schmerz mehr. Halleluja, danke Jesus, Amen. Preis den Herrn, was ist bei dir passiert? In meiner Seele, dass da wo Wunden sind und... Okay, bei dir ist seelische Befreiung passiert. Und wie spürst du das? Wie fühlt sich das an? Frei oder? Ganz frei geworden. Ganz frei, Halleluja, danke Jesus. Ich gucke und ich merke das, dass das nicht mehr da ist. Okay. Oder dass da was ist, was ganz weg ist. Preis den Herrn, danke Jesus, geben wir ihm die Ehre, Halleluja. Wer möchte noch erzählen, was passiert ist bei dir? Komm her. Halleluja, was ist passiert? Kannst ruhig nach vorne kommen, wenn du noch ein Zeugnis hast. Ich war bereits gestern Nachmittag gegen Abend bei den Heilungsräumen. Ja. Und da hatte auch bereits die Marina mit mir gesprochen und für mich gebetet. Da ist schon... Was passiert? Wurde mir ganz heiß, also ganz um den Kopf, um die Ohren. Was war denn dein Problem gewesen? Mein Problem, ich kam schon gestern, aber auch heute. Ich hatte das Gefühl, ich verliere den Verstand. Okay. Ich hatte einfach über Tage, Wochen, Monate so heftige Anfechtungen vom Feind. Oh, wow. Vor allem, sag ich mal, emotional, seelisch, psychisch, klar auch Körper, also wirklich auf jeglicher Ebene. Und es wurde immer schlimmer. Mhm. Gestern hat sozusagen dann im Laufe des Tages das Ganze seine Spitze dann erreicht. Okay. Und dann bist du in den Heilungsraum gekommen? Genau. Mhm. Ich hatte wirklich das Gefühl, wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht, muss ich psychiatrisch oder sonst wie neurologisch-psychiatrisch irgendwie behandelt werden, dass ich wirklich komplett den Verstand verliere. Mhm. Es war auch so eine schlimme Unruhe, so eine Beklemmtheit und dann hat es auch Wut, Druck und wirklich schon, also bei mir hat alles schon verrückt gespielt. Und wie ist es denn jetzt? Super. Wow. Diese ganze, sage ich mal so, Verwirrung in meinem Kopf, die Kopfschmerzen, den Schwindel, auch wirklich dieses Gefühl, dass ich, dass ich den Verstand verliere, ich habe wieder klare Gedanken, also es ist alles weg. Wow. Dieser heftige, dieser so tiefe seelische Schmerz, also vor allem, das hat deine Frau ganz richtig erkannt und dann auch ausgesprochen, dieser mit der früheren Beziehung. Über viele, viele Jahre, dieser schreckliche, diese Traumas, dieser... Ah, unbeschreiblicher seelischer Schmerz, wo immer und jetzt wieder, immer wieder gearbeitet hat und gedrückt und gebohrt und gebissen. Und auch das heißt, du hast heute jetzt gespürt, wie wenn das abgefallen ist, oder? Amen. Ja. Auch hier, diese Platte, oder als ob einer wie mit dem Fuß jahrelang mich dann immer zu den Brustkorb immer wieder so mein... Das ist alles weg. Preis den Herrn. Das ist alles Danke, weg. Jesus. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Amen. Gib mir Jesus die Ehre. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Bei mir ist in meiner Seele was passiert. Auch in deiner Seele. Dass meine Sünde vergeben sind, dass sie nicht mehr existieren. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Wer möchte noch was erzählen, was passiert ist gerade? Halleluja. Ist noch jemand, der was erzählen möchte? Halleluja. Danke, Jesus. Okay, dann machen wir es jetzt so. Wenn du über Livestream übrigens zuschaust, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Stimmt, ich kann mal schauen, schon vorher schon die E-Mails gekommen sind. Aber wenn du über Livestream zuschaust, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Halleluja. Was passiert ist? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, hier ist ein starkes Zeugnis. Ich hatte vorher... So, das ist von dir, Faschid. Du bist ja hier und schreibst gleichzeitig das Zeugnis. Also jetzt hast du 3 Minuten vor Gottesdienstbeginn geschrieben. Okay. Ja, erzähl mal. Komm, erzähl. Aber dann muss ich es nicht vorlesen. Es ist so lang. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Glory. Also ich war da vor 3-4 Monaten, auch vor der Taufe, hatte ich Problem gehabt. Und ich hatte so einen Trommelfellriss mit einer großen Entzündung. Und ein Riss im Trommelfell. Richtiges Loch. Und wo ich ein Loch, okay. Ja, wo ich die Nadel so gehalten habe, Druck gemacht habe, hatte ich auch dann bei Christian gemacht. Ist Flüssigkeit rausgekommen oder auch war das auch dann sehr richtige Luft, wo man auch gehört hat. Und der Arzt hat gesagt, es muss erstmal die Entzündung wirklich jetzt weg sein. Und dann war das auch natürlich jetzt mit Cortison und mit richtigen, starken Schmerzmitteln, dass ich nicht wirklich die Schmerzen weggekriegt habe. Sogar auch bei der Taufe hatte ich auch Ohrstöpsel gemacht. Waren trotzdem noch Schmerzen da, weil trotz der Medikamente. Unerträglich. Und dann mit Cortison ging es auch nicht weg. Und habe das auch dann hier beten lassen. Und nach CT-Ergebnis war ich auch dann in Stuttgart. Der Professor hat gesagt, es muss wirklich irgendwie gründlich auch behandelt werden. Das geht nicht so. Operiert oder was? Erstmal die Entzündung und dann danach ist dieses Loch auch operiert werden. Und dann war ich am Weihnachten, war ich auch dann wirklich jetzt da im Gebet und ich wusste jetzt, dass die Heilung da ist, aber vielleicht Heiliger Geist hat gesagt, ich muss mal einfach mal warten, weil die anderen sind auch noch mal da. Du musst erst empfangen. Weil ich habe wahrscheinlich nicht so vom Herzen so empfangen, weil die Heilung war schon da, ich habe es schon gespürt, aber diese 3-4 Monate habe ich wirklich gelitten. Da weiß ich nicht, woran das lag. Okay. Und endlich war ich auch dann mit diesem Ergebnis bei H&E-Arzt. Also wo hast du gespürt, dass du die Heilung empfangen hast? An Weihnachten war das? Genau, das war an Weihnachten. Im Weihnachtsgottesdienst, oder? Genau. Ja, genau. Und, okay. Und dann war ich da und der Arzt hat gesagt, ich muss dieses CT-Ergebnis mit dir sprechen, damit wir auch Ende Januar die Operation durchführen, ob das alles in Ordnung ist. Und er guckte, sagte, können Sie bitte nochmal Nase so halten, drücken, habe ich gemacht und nochmal. Und er hat das wirklich mit so strahlender Auge, machen Sie es nochmal, habe nochmal festgemacht. Er hat gesagt, das Loch ist weg, die Entzündung sehe ich nicht. Und ich habe gesagt, ich wusste es dann. Und hat er geguckt, woher? Ich habe gesagt, ich habe in der Kirche beten lassen. Und das war wirklich so. Halleluja, ich bin so geheilt. Ich kann jetzt Sport machen. Duschen, es ist alles wunderbar. Alles, keine Operation. Gott ist gut und ich bin vorhin schon hier vorhin gekommen. Ich habe gesagt, ich habe dauerhafte Heilung. Ja, Amen. Ja. Halleluja. Gott hat das Loch geschlossen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sage dir, weil ich hatte heute wirklich dieses Wort auch mit dem Trommelfell. Das ist ja schon passiert gewesen, aber ich glaube, dass wirklich auch noch jemand wirklich eine Heilung von einem Loch im Trommelfell empfängt. Also häng dich mit dran, auch an dieses Wunder, was wir gerade gehört haben. Das, was Gott für den Faschi getan hat, tut er für dich auch. Halleluja. Das sind Ströme lebendigen Wassers. Streck einfach nur mal deine Hände aus. Das sind Ströme lebendigen Wassers. Danke, Jesus. Das sind Ströme lebendigen Wassers, auch Ströme der Versorgung. Das ist die dritte Segnung. Ströme der Versorgung. Halleluja, Vater. Ich sage im Namen Jesus auch, Herr, deine Kinder sind nicht dazu bestimmt, im Mangel zu leben. Herr, wir leben nicht wie der Rest der Welt. Wir leben nicht in den Sünden des Restes der Welt. Und deswegen leben wir auch nicht im System des Restes der Welt, Herr. Und wenn die Welt eine Wirtschaftskrise hat oder eine Finanzkrise hat, dann leben wir nicht unter dieser Krise, Herr, sondern wir leben in deinem Reich, Herr. Wir sind versetzt an himmlische Orte, Herr. Und du bist unser Versorger, Herr. Du hast uns erlöst aus der Grube, Herr. Und du sättigst mit Gutem unser Leben, Herr. Und so sagen wir in dem Namen Jesu Christi, auch Herr, hier im Raum, wo auch immer, wenn du ein Wunder der Versorgung brauchst, ein Wunder des Durchbruchs in Bezug auf Finanzen, streck dich einfach jetzt gerade ganz besonders aus. Vater, wir sagen in dem Namen Jesu Christi, Herr, wir setzen deine Wunderkraft frei, Herr, auch für Finanzen, wir setzen deine Wunderkraft frei, Herr, für Versorgung, in dem Namen von Jesus, Herr, wir danken dir, Heiliger Geist, Herr, Herr, dass du uns in allem, alle Zeit, alle Genüge gibst, Herr, in Jesu Namen, und dass du uns übernatürlich versorgst. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich habe die Zahl gesehen. 5, 9, 8, 7 und dann noch 0. Es kann sein, irgendwie die 0 war irgendwie so ein bisschen abgetrennt. Vielleicht ist es eine Durchwahl oder so, also Strich 0 oder so. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es um eine Telefonnummer geht. 5, 9, 8, 7 und dann 0. Wer kann mit dieser Nummer etwas anfangen? Also es ist vielleicht nicht die ganze Telefonnummer, sondern vielleicht das Ende. Es könnte das Ende sein, der Telefonnummer. Wenn du mit dieser Nummer etwas anfangen kannst, 59870. 59870. Ja, wer kann damit was anfangen? Ist jemand hier im Raum? Du kannst damit was anfangen, weil Gott möchte dir etwas sagen. Halleluja. 59870 und dann irgendwie die 0 war, ich weiß nicht, die 0 war irgendwie so separat, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber 5987 und dann was mit 0. Kann jemand damit was anfangen, mit dieser Zahl? Es kann auch eine Kreditkartennummer sein übrigens, ne? PIN kann es auch sein, 5987 kann es auch sein. Halleluja. Kann jemand damit was anfangen? Okay, vielleicht ist jemand über Livestream. Weil ich glaube, dass Gott diese Person wirklich sagen möchte, dass... Hä? Was ist? Du hast in Erinnerung, dass es eine Nummer ist, die bei dir irgendwo... Dass es die Bankkartennummer ist, okay? Ja, nimm es einfach prophylaktisch für dich, für wen auch immer das ist. Weil ich hatte diese Nummer. Es kann auch sein, dass noch jemand über Livestream ist, für wen auch immer das ist. Gott sagt dir wirklich, ich bin dein Versorger, nicht dein Arbeitgeber ist dein Versorger. Du magst vielleicht ein Gehalt bekommen, aber der Versorger ist nicht dein Arbeitgeber. Deswegen einfach Gott sagt, vertraue mir, was auch immer geschieht, was auch immer kommt, was auch immer vom Arbeitgeber ausgeht oder nicht ausgeht, Gott ist dein Versorger. Halleluja. Kannst du damit was anfangen? Okay, dann war es wahrscheinlich auch für dich. Halleluja. Aber es kann sein, dass auch noch für jemand über Livestream war. Danke, Jesus. Halleluja. Sag mal, Gott ist mein Versorger. Danke, Jesus.